Yes, yes, ja, and we don't stop. Herzlich willkommen zu A, der Kurzum von 8. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person. You know I like it, you know I like it. Die Person bald nicht mehr unter uns. You know I like it, you know I like it. Die Person ist interessant und so sind auch die Hinweise. You know I like it, you know I like it. You know I like it. Mitrat natürlich gewünscht und jetzt geht's los. Hallo und heute haben wir einen ganz fantastischen Gast zugeschaltet. Aus dem wunderschönen Regensburg ist Judith. Hallo Judith. Hallo Philipp. Woher? Hallo Judith. Können die Hörerinnen und Hörer denn vielleicht kennen? Die Hörerinnen und Hörerinnen könnten mich vielleicht kennen vom Podstock. Die könnten mich vielleicht kennen aus der wunderbaren Folge vom Congress 2017. Da durfte ich schon mal bei euch zu Gast sein. Sie könnten mich kennen aus dem Sunday Morning Podcast, den Desperate House Hackers, der Geschichte der Deutschen. Und ja. Mit anderen Worten, wir sprechen gerade mit einem Tausendsasser der Podcast-Landschaft. Mit anderen Worten, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn dich jemand nicht kennt. Aus die Schattenredaktion reicht hier gerade noch rein, dass man mich möglicherweise auch aus dem Rollenspiel-Podcast Sudden Dice kennen könnte. Ein valider Punkt an der Stelle. Und der hat tolle Sticker. Bitte? Und der hat tolle Sticker. Ja, das stimmt. An der Stelle auch schöne Grüße von Ansgar 3D. Hallo, schöne Grüße zurück. Schön. Dann, weil wir wissen, dass er familiäre, wichtige Verpflichtungen hat. Meine Damen und Herren, hier kommt Dominik mit der ersten Runde. Habe ich familiär gesagt? Habe ich wichtig gesagt? Aber gut. Also es klang einfach auf jeden Fall so, als würde der Fortbestand der Menschheit davon abhängen. Aber das kann ich ganz gut da einfach so Nebensächlichkeiten aufpauschen, bis die Leute denken, dass es total wichtig ist. Und stattdessen muss ich einfach den Socken in den Trockner stecken. Kann ich vorher noch eine Frage stellen? Natürlich ist es mega wichtig. Ja, Philipp, bitte, hast du diese Beatbox selbst gemacht? Darüber möchte ich mich nicht äußern. Ich bin schon lange über die Phase hinweg, dass ich danach frage. Die Vorschlag für diese Version hier, ist von Peter Zeintl. Und der Peter hat ganz hervorragende Hinweise gegeben, aber in einer Reihenfolge, die mir zu Fragen geführt hat, und deswegen werde ich die leicht umordnen, lieber Peter. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum ich so rede, weil normal rede ich nicht so. Und wahrscheinlich kommt Peter aus der Schweiz. Das war schweizerisch für dich? Oder aus Husum. Geboren 24. Dezember 1837, München. Ich bin ein Christkindl. 1837. Ja. Ja. Es war 1837 und es war in München. Nein, geht nicht gut auf. Das geht einfach nur auf Wien. Es war 1837 und meine Freundin war weg und geht auch nicht, ne? Haut irgendwie nicht hin. Mehr draus. Nee, 1837 geht irgendwie erstaunlich wenig. Was ging denn sonst noch so 1837? Erzähl mal weiter. Der Zweite Weltkrieg war noch mindestens 100 Jahre entfernt. Zweitens, ich hatte 9 Geschwister und später dann selbst 4 Kinder. Das ist gefühlt um die Zeit auch irgendwie gefühlt jede zweite Person. Schatz, mir ist langweilig, was macht man? Ah, noch ein Kind, okay. Heb dein Geschwist auf. Ach ja. Am 24. Ja. April 1854 wurde in Wien geheiratet. Da war er 17? Geht sowas? Ja. Ja, bestimmt zum damaligen Zeitpunkt. Also eigentlich war 16. Wahrscheinlich 16, ja, ja, der ist dann Weihnachten, also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er erst 16 war. Das ist ja total. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist spätestens jetzt groß, dass es kein Mann war, oder? Ach so. Naja, ja, ne? Aber du hast recht, wahrscheinlich, ja. Vielleicht danke für diesen Hinweis. Auf die falsche Fährte. Aber vielleicht war er auch einfach früh dran. Oder vielleicht musste er oder sollte er gefälligst mal heiraten. Eine besondere Form der Depression wurde nach mir benannt. Auch schön. Jeder braucht Ziele im Leben. Das war auch immer schöner, ist immer eine schöne Alternative zu Meteoriten und anderem Weltraumkram. Finde ich gut. ansteckende Viruskrankheiten sonst noch, aber... Jetzt fällt mir nur Sissy ein. Philipp, du gehst mir auf den Geist. Im positiven Sinne. Du weißt alles, das ist unfassbar. Nee, tue ich nicht. Sissy. Ich bin... Oh, warte mal, das sollte ich vielleicht noch nicht sagen. Es ist tatsächlich Sissy. Wow. Aber wie kann man denn das schon wieder wissen? Jetzt mal ganz im Ernst. Weil es das Sissy-Syndrom gibt. Außerdem hast du da mit der Nase drauf gestoßen, dass es eine Frau ist. Ja, hallo? Ernsthaft, sonst wäre ich da, glaube ich, auch nicht so schnell drauf gekommen. Also gut, dann kann ich die Reihenfolge der Hinweise auch einfach lassen. Weil spätestens bei Hinweis 9 von schändlicherweise 11, hättet ihr es gewusst? 1988 ließ ich mir einen Anker auf die Schulter tätowieren. Was? Das hatte ich gewusst. What? Ja. Ja, ich sag doch, deswegen war ich halt so sauer, dass du schon wieder erraten hast. Vor allem, wenn du das davor gesetzt hättest, hätte ich nie auf Sissy geraten. What? Ja, weil mit der Depression. Da wäre ich schon dabei gewesen, weil das war ein Riesenskandal, dass ich quasi so eine Kaiserin sowas übelst quasi hafendünnenmäßiges. Mhm. Ja, ich dachte, die ist ja eher so aus den Bergen und so. Ja, ich dachte auch erst, ja, das müsste irgendjemand Adliges sein. Dann dachte ich, nee, Ludwig II. Kann es nicht sein, weil der war nie verheiratet. Und dann dachte ich, naja, nee, Sissy ist in Possenhofen geboren. Aber das stimmt gar nicht, die ist in Possenhofen nur aufgewachsen. Die ist tatsächlich in München geboren. Possenhofen? Tja, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Habe ich auch noch nie gehört. Ich bin so ungebildet, das ist unfassbar. Also was mir zu Sissy einfällt, ist, geh Franz, mir so fad. Ich wollte gerade sagen, das ist auch... Das kommt tatsächlich hier gar nicht vor. Was? Franzl, nein. Was? Aber ich wollte gerade sagen, also das wäre doch ein Hinweis Nummer 10, der einfach, Franz! Ja, das wäre echt super. Habe ich die Tage angefangen mit Hubert und Staller und genieße es sehr. Finde ich eine sehr schöne deutsche Serie. Sechstens, ich wurde an drei verschiedenen Orten beerdigt, so wie es in der Familie meines Mannes üblich war. Ja, kommt schon mal vor. Dahin, das Herz dahin und... Oder... Den Blinddarm. Dass man das wirklich auch körperlich tut? Oder bist du symbolisch an drei Orten begraben? Also ich habe hier wirklich fantastischerweise sämtliche Quellen in guter alter Jürgen-Kraus-Art hinterlegt und da kann ich jetzt mal kurz nachlesen. Der Wunsch, am liebsten Korfu ihre letzte Ruhestätte zu finden, wurde nicht entsprochen. Als der Leichnam in einem eisgefüllten Sarg in ihrem Salonwagen nach Wien überführt wurde, waren alle Beamten des Kaiserreichs entlang der Strecke verpflichtet, der Toten im Zug die Referenz zu weisen. Alle Beamten, alter Vater. Am 17. September fand die Beisetzung in der Wiener Kapuzinergruft statt. Elisabeths einbalsamierter Leichnam ruht vollständig in der Kapuzinergruft. Dies ist eine Ausnahme, denn bei den meisten Habsburger Herrschern wurde der Leichnam zerteilt. Der Körper wurde in der Kapuzinergruft bestattet, das Herz in der Augustinerkirche und die Eingeweide in Stephansdom. Dann ist der Hinweis tatsächlich falsch. Warum? Sehr interessant. Habe ich einen nicht überlesen? Ich glaube schon. Nö, also Peter, ich befürchte, du hast hier eine Fehlaussage getätigt. Aber eine schöne. Ich wurde nicht an drei verschiedenen Orten beerdigt, aber tatsächlich haben wir jetzt was gelernt. Genau, also beim siebten Hinweis hätte ich die Reihenfolge geändert, weil da hätte da drauf kommen können. Als aktive Sportlerin zählten Reiten, Fechten, Turnen, lange Wanderung zu meinen Hobbys. Meine Bediensteten hatten Probleme, mit mir mitzuhalten. Ja. Ja, hätte mir auch nicht. Im Sternbild Herkules befindet sich ein Exoplanet und ein Stern, welche 2019 nach meinem Mann und mir benannt wurden, wobei mein Name falsch geschrieben wurde. Was ein bisschen falsch. Dann nur mit einem S, oder? Ist das das, worüber DJ Ötzi singt? Was singt er? Ein Stern, der deinen Namen falsch trägt? Ja. Genau. Dann 1955 bis 1957 wurde mein Leben in romantisch angepasster Form nach den Romanen von Marie Blank-Eismann durch Ernst Marischka in drei Teilen verfilmt. Ernst Marischka? Ich wüsste nicht mal, dass es drei Teile sind. Ich würde an der Stelle gern die Katja grüßen, aber die hört unseren Podcast nicht. Aber da sind wir uns jetzt sicher mit den drei Teilen, ja? Nicht so wie bei dem Leichnam. Aber jetzt muss ich aber auch mal fragen. Der Film wurde in der Tat drei geteilt. Habt ihr den gesehen? Ich habe keinen einzigen Ausschnitt gesehen. Was? Das ist ja wohl Pflicht zu Weihnachten. Ja, nee, habe ich. Bin ich die Tage erst wieder draufgekommen, dass ich keinen einzigen gesehen habe. Ich bin tatsächlich über den Namen auch erst kürzlich gestolpert, weil ich für meinen Vater zum Geburtstag, weil der ein exzellenter Hobbygärtner ist und Rosen interessiert, habe ich mich nach Rosen umgeguckt und es gibt sehr viele interessante Rosensorten, die dann auch immer nach Personen benannt sind. Bizarrerweise auch eine nach der, Mensch, helft mir auf die Sprünge, das Gesicht zu Germany's Next Topmodel. Heidi Klum? Heidi Klum, danke schön. Es gibt eine Heidi Klum-Rose, warum auch immer. Okay. Ja. Dieses Marketing, mächtige Sache. Ja. Ja, und dabei stolpertest du auch über die Floribunda Rose Kaiserin Elisabeth. Sehr hübsch, ja. Also ich weiß nicht mehr, dass sie Floribunda hieß, aber Kaiserin Elisabeth auf jeden Fall. Jetzt schon. Wieder was gelernt. Der 10. und letzte Hinweis, bei dir 11. ist der Name dann. Frage ich mich, ob das in der Trilogie vorkommt, weil ich glaube, damit endet es nicht. Ich starb am 10. September 1889 durch ein Attentat. Eine zuerst unentdeckte Stichwunde verursachte eine Herzbeuteltamponade. Eine was? Nee, das eine unentdeckte Stichwunde. Ist ja durchaus romantisierter Kitsch die ganze Zeit. Da würde so ein Attentat einfach nicht so richtig gut reinpassen. Wobei es ja immer wieder gibt, dass quasi dann am Schluss halt irgendwie doch noch so ein Left Turn zum Schlechten passiert. Aber wirklich so ein sehr, also ich habe ihn nicht gesehen, von daher ich kann nicht sauber drüber urteilen, aber der wirkt ja enorm als super kitschiger Film. Bei sowas? Ja, mega, deswegen, also ich habe ihn jetzt auch schon länger nicht mehr, also ich habe die alle irgendwann mal gesehen, aber jetzt auch schon länger nicht mehr. Ich glaube, wenn man sich das einmal reinzieht, dann reicht es auch völlig. Again, Katja würde dir widersprechen. Mein Name ist Elisabeth Amalie Eugenie, Herzogin von Bayern, besser bekannt als Elisabeth von Österreich-Ungarn und besser bekannt als Sissi. Oh. Die Sissi. Oh. Ja, also das mit dem Anker ist doch Knaller, oder? So. Ja, voll super. Da freuen wir uns. Und ich bin auch echt froh, dass sie nicht gedreiteilt wurde, nachdem sie tot war. Na doch. Naja, reicht ja schon, dass sie erstochen wurde. Wenn ihr euch auch, irgendwas ist immer, Judith. Wenn ihr euch auf drei Orte verteilen lassen würdet, hättet ihr schon irgendwelche Präferenzen? Naja, in meiner Wohnung, in deiner Wohnung und beim Jürgen. Wer kriegt die Därme? Meine Gedärme. Ja, also die Innereien. Das war doch das Herz, Ingreisch, Körper oder? Und die Innereien. Das war doch die Ingreisch, ja. Oh Gott. Besser wird's nicht. Versteht man das Wort Ingreisch irgendwo außerhalb von Franken? Nee. Keine Ahnung. Ich war schon öfter in der verzweifelten Situation. Aus dem Kontext erschließen. Ja, ich war schon öfter in der verzweifelten Situation, das auf Hochdeutsch erklären zu müssen, was ein Ingreisch ist. Ich weiß tatsächlich auch nicht, wie die Wortherkunft ist, aber ich habe mir das immer erklärt mit, das ist ein Innengeräusch. Kann das sein? Wie seht ihr das? Aber das sind die Gedärme von dem Karpfen, oder? Oder was ist das? Nein, die Innereien so Eier, oder? Also nicht nur Gedärme, sondern halt, was halt so da rauskommt, wenn du, und das wird dann halt auch frittiert. Halt. Ingreisch. Okay. Ach so, das, was du dann auch in der Karpfenwirtschaft noch kriegst, was dann öfter Kinder sich bestellen oder so. Ja, das ist was dann eigentlich. Was kriegst du in der Karpfenwirtschaft? Eine besondere Delikatesse. Sozusagen die Innereien, die genießbar sind, die werden dann halt einfach irgendwie leicht paniert und in die Fritteuse geworfen. Na ja, gut, es wird alles besser, wenn man es frittiert. Ja. Ich komme ja aus der Karpfenmetropole Höchstadt und ich muss gestehen, Karpfen ist halt okay, wenn, ja, kann man mal essen, aber ja, ich hoffe, ich bringe nicht zu viel Schande über meine Heimatstadt, von daher machen wir jetzt an der Stelle lieber mal Schluss. Und ja, aber du musst schon auch halt, nee, das können wir jetzt nicht so im Raum stehen lassen, ne? Also du musst schon auch sagen, dass es schon eine relativ interessante Art ist, einen Fisch zuzubereiten. So, das macht jetzt auch nicht jeder, die Engländer und wir. So. Meinst du blau und, oder jetzt, oder frittieren? Also dieser frittierte Karpfen, so, das ist schon was, wenn du jetzt auch kein Fischesser bist, ist das ein sehr, sehr einsteigerfreundliches Gericht. Also geschmacklich. Fränkische Fish and Chips. Ja, das ist, genau, okay. Mit Kartoffelsalat halt statt Chips, aber Das ist schon so, also auch jemand, der keinen Fisch mag. Chips, frittierter Kartoffelsalat. Genau, der mag in der Regel Karpfen. Chips, frittierter Kartoffelsalat. Mit dahin, da können wir uns doch schön verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.